traurig, unruhig, isoliert, gefangen. Ich darf das nicht, das ist schlecht. Erniedrigung, Scham, Angst, Angst. Angst allein zu sein, Angst falsch zu sein. Angst nicht gemocht zu werden, Angst was zu verlieren. Angst nicht gut genug zu sein, Angst nichts wert zu sein. Angst. Ich will das nicht, Scheiße, es darf mir gut gehen. Ich will das nicht, ah, ich will, dass es mir gut geht. Und dann renn ich, und dann lauf ich, und dann such ich nach Halt, nach Nähe, Geborgenheit. Und dann lauf ich in Muster. Ich will das alles, ich will mich fühlen. Doch da ist so viel Abschrift. Ich hab keinen Bock darauf, meine Bedürfnisse in vorherrschenden Bildern zu suchen. Keine Lust darauf, dass meine Nähe sowas von Menschen fressen hat. Kein Bock darauf, meine Sehnsüchte auf Menschen, auf Beziehungen zu projizieren. Total verkrampft, berechnend, fressen. Mit dem Gefühl, nicht ich zu sein und nur zu funktionieren. Und danach das Gefühl zu haben, meine eigenen Grenzen verletzt zu haben. Was immer sie mir sagen, ich darf sanft zu mir sein. Was immer sie mir sagen, ich darf Angst haben. Was immer sie mir sagen, ich darf sagen, nein, ich will das nicht. Hör auf, lass das. Was immer sie mir sagen, ich darf Fehler machen. Was immer sie mir sagen, ich darf tanzen, wie ich will, singen, wie ich will, lachen, wie ich will, lieben, wen ich will, leben, wie ich will. Was immer sie uns sagen, verdient. Wir haben nur eins, lassen uns das nicht nehmen. Es ist nie zu spät, unsere Realität zu verändern. Und lass dich nicht von deinem Weg abbringen. Wir können anders leben. Es geht, und wir können kämpfen. Und ich werde kämpfen gegen das, was mich quält. Und das, was ich davon verinnerlicht habe. Das, was mir mit heißen Stempeln auf meine Haut gebrannt wurde. Und was ich täglich reproduziere. Und ich lasse mir von euch mir die Knie brechen. Und ich scheiße auf eure Krücken. Und ich lasse mir von euch mir die Knie brechen. Und ich scheiße auf eure Krücken. Mein Widerstand heißt Lebendigkeit.